Sonett 11 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 11. Und bin doch schon so alt, wohl nicht an Jahren, doch manchmal, wenn ich Menschen reden höre, wie jener fürchtet, dass er dies verlöre, und dieser klagt um Dinge, welche waren, da weiß ich erst, wie viel ich schon erfahren, denn so ist nichts mehr, dass es mich betöre und meines Grames stumme Kreise störe. Ist dies nicht eines alternden Gebaren? Und dann mein Herz, es schlägt nicht mehr so laut, wenn andere, jüngere von den Zielen sprechen, die man aus Wünschen in die Wolken baut und die, vom trunkenen Blicke kaum geschaut, beim ersten rauen Windstoß niederbrechen. Es altert schon, es schlägt nicht mehr so laut. Ende von Sonett 11.